zweite halbe Stunde Kompressor beginnt mit Fragen nach dem Herbst. Haben Sie Angst vor dem Herbst, diesen kalten Tagen, den Blättern, die in gefährlichen großen Massen von den Bäumen stürzen? Dann bleiben Sie doch einfach zu Hause und schalten die Glotze an. Wobei ich gar nicht weiß, ob man noch Glotze anschalten sagt, wenn doch die meisten die Streamingdienste ihrer Wahl anschmeißen. Auch da braucht man aber natürlich Serienstoff allermeist für die Überwinterung. Und Filmkritiker Jörg Taschmann ist da auf dem Laufenden. Schönen guten Tag, Jörg. Ja, hallo. Wir fangen brandaktuell an. Ab heute soll bei Amazon Video die erste Serie von Woody Allen als Stream angeboten werden. Das ist für die Prime-Kunden im Abo enthalten. Alle anderen müssen das bezahlen. Und damit ist Amazon ja endlich mal ein Coup gegen die ganz großen Konkurrenten gelungen, oder? Auf jeden Fall, aber Amazon macht das eigentlich schon seit der Berlinale. Da hatte man ja den neuen Spike Lee-Film produziert. In Cannes gab es dann die neuesten Filme von Woody Allen, Café Society, aber auch von dem Kultregisseur Jim Jarmusch, Patterson, beides Filme, die in diesem Herbst auch noch bei uns in die deutschen Kinos kommen und von den Amazon-Studios produziert wurden. Und dann hat eben Woody Allen auch noch eine Serie gemacht, 6x30 Minuten, angesiedelt in den späten 60er Jahren der Nixon-Zeit. Und Woody Allen spielt auch selber mal wieder die Hauptrolle und an seiner Seite unter anderem Miley Cyrus. Und Woody Allen bescheinigte in ihren Interviews, sie hätte wirklich das Stoff für große Komödie, seine großartige Comedian-Darstellerin. Leider soll der ab heute eigentlich schon zu sehen sein, aber ich glaube, wegen dem Zeitunterschied zwischen Amerika und Europa konnte ich heute Vormittag dann noch nicht reingucken. Der Trailer aber hat es in sich und macht schon mal Spaß. Zeitverschiebung, das klingt irgendwie so oldschool. Also könnte das nichts sein, was bei Serienübertragung irgendwem im Wege steht. Aber okay, wenn man mal diese Amazon-Qualitätsoffensive mit dem, was Netflix, den man ja als den Nase-vorn-Träger quasi auf dem Streaming-Markt ansieht, vergleicht, wie erfolgreich ist denn da Netflix noch? Oder sagt das schon ein bisschen ab? Das Interessante ist, Deutschland ist der einzige Markt in Europa, wo Amazon die Nase vorn hat. Also das ist jetzt mal gemessen worden. Immerhin hat Amazon Prime in Deutschland einen Marktanteil von doch 32% und Netflix nur 17%. Dann kommen Sky mit 12%, Maxdome mit 11% und iTunes auf bescheidene 8%. Und dann gibt es noch ganz abgeschlagenen Watch Ever bei 3%. Und da hat Amazon also wirklich den Markt ein bisschen umgekrempelt. In allen anderen Territorien in Europa hat Netflix weit die Nase vorn. Amazon ist auch beispielsweise nicht in allen Ländern vertreten. Und einer der Gründe ist, man hat sich aus dem amerikanischen Independent-Filmsektor den Produzenten Ted Hope geholt. Er hat vor vielen, vielen Jahren mal beispielsweise die Filme von Ang Lee produziert. Und Amazon setzt eben auf Hochkaräter in diesem Herbst. Gerade ist die dritte Staffel von Transparent erschienen. Das ist diese Serie, wo ein Professor beschlossen hat, er ist eigentlich im Körper einer Frau. Hat auch viele Auszeichnungen bekommen, gerade bei den letzten Emmys. Im Oktober kommt dann Mitte Oktober mit Billy Bob Thornton und William Hurt Goliath. Das ist eine Art Thriller-Serie. Und dann kommen Ende des Jahres eben auch noch die Nazi-Science-Fiction, zweite Staffel nach Philip K. Dick, The Man in a High Castle und Mozart in the Jungle. Das ist dann mehr eine Komödie. Was macht denn Amazon dann offensichtlich besser als Netflix und wie sieht es bei anderen Anbietern aus? Netflix hat auf dem deutschen Markt ein gewisses Problem, dass ihr Zug fährt, nämlich House of Cards an Sky verkauft worden ist. Das können die immer nur sehr viel später zeigen. Jetzt erst haben sie zum Beispiel die vierte Staffel, die auf Sky schon vor einem halben Jahr lief. Und irgendwie haben sie kaum neue Serien im Angebot. Narcos gibt es noch in der zweiten Staffel. Aber auch die anderen Sender, zum Beispiel Sky hat ja auch einen Online-Auftritt mit Sky Go, hat kaum neue Serien im Angebot. Gerade mal die vierte Staffel von Masters of Sex kann man da jetzt sehen. Oder aber Staffeln, die beispielsweise in den USA gefloppt sind. Die großen Unterschiede zwischen Netflix und Amazon Prime sind auch praktischer Art. Amazon Prime zeigt einfach auch mal gute Serien von anderen amerikanischen Fernsehsendern, Kabelstationen, zum Beispiel die Hulu-Serie The Path, da geht es eben um einen Sektengründer. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, wenn man ein Kindle-Besitzer ist, also auch ein Amazon-Produkt hat, dann kann man Serien speichern, immerhin für 48 Stunden und zum Beispiel im Flugzeug gucken oder wenn man irgendwo unterwegs ist. Diese Möglichkeit bietet Netflix beispielsweise nicht. Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit wieder nur über die ganz großen Namen gesprochen. Zum Abschluss eine Mini-Einschätzung. Haben Nischenanbieter auf diesem Markt überhaupt irgendeine Chance? Ja, das ist eben das Ding. Also selbst Watch Ever, dieser französische Anbieter, geht jetzt pleite Ende des Jahres, wird es den nicht mehr geben. Es kommt eine Marktbereinigung. Dann gibt es ganz kleine Anbieter, beispielsweise Real Eyes heißt dort einer. Das ist ein Anbieter, der eigentlich auf Arthouse setzt, auf Dokumentarfilme, aber die schaffen das einfach nicht, sich gegen die ganz großen Platzhirsche eben durchzusetzen. Dann kommt hinzu, die Deutschen sind geizig, man kann es nicht anders sagen. Die wollen eigentlich kein Geld für Pay-TV oder für Streaming-Dienste ausgeben und mehr als einen abonniert dann eigentlich auch keiner. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen den Riesenerfolg von Amazon, weil Amazon sehr, sehr preiswert ist im Vergleich zu den anderen, etwa nur die Hälfte kostet. Das hört sich ja wie bei dem Vergleich mit dem guten Essen. Geben die Deutschen auch nicht so gerne viel aus. Dankeschön an Jörg Taschmann über den Herbst, die Streamingdienste und die Marktaufstellung im Moment. Und im Hintergrund fängt schon Prince an. Cinnamon Girl, hier im Kompressor im Deutschlandradio Kultur.